Ein kurzer Disclaimer. Diese Folge von Nerd, Nerd, Nerd ist nicht produziert von Max und Steffen. Sie ist im Rahmen der Pottwichtel-Aktion von der Pottunion mit freundlicher Unterstützung von Tobi Bayer entstanden und daher nicht im gewohnten Stil. Trotzdem werden sich die Macher dieses Pottwichtel-Podcasts bemühen, dieser Vorlage gerecht zu werden. Ich bin derjenige, der diesen Podcast gezogen hat. Teil der Aktion ist, dass ihr auch erratet, wer ich bin. Aber ich habe mir auch schlagkräftige Unterstützung geholt, die ich gleich vorstellen werde. Und auch die könnt ihr erraten, weil es sich dabei ebenfalls um Podcaster handelt. Da wir dann noch wissen müssen, wie wir uns ansprechen während dieser Folge, müssen wir ja zu einem Trick greifen, und naheliegend, da haben wir uns jetzt eben kurz drüber abgestimmt, ist, dass wir uns Nerd, Nerd und Nerd nennen. Also viel Spaß bei dieser Folge und es geht los. Willkommen Nerd, willkommen Nerd. Hallo Nerd. Hallo Nerd. Guten Abend. Ja, Die erste Frage wäre, was ist so eure Erfahrung mit Comics? Weil in den meisten Folgen von Nerd, Nerd, Nerd geht es um das Thema Comic und die Macher des Podcasts sind wohl sehr große Fans und so wie sich das anhört, haben sie auch enorm viel Ahnung, also nicht nur davon, was es so gibt, sondern auch wer das gezeichnet hat, wer die Stories dazu geschrieben hat und vor allen Dingen, wie diese teilweise sehr komplexen Geschichten zusammenhängen. Was kennt ihr so von Comics? Also jetzt nicht nur Marvel oder DC oder solche Dinge, sondern ganz allgemein alles mit Bildern und Sprechblasen. Nerd, fang du doch mal an. Ich glaube, er meint dich, Nerd. Okay, ja, dann fange ich einfach mal an. Also ich kenne natürlich die ganzen Comic-Verfilmungen und so, die es so gibt von Marvel und DC. Aber ich lese tatsächlich auch ab und zu mal was aus Papier. Und ja, das fing bei mir halt so an. Ich glaube, das war in der Oberstufe irgendwie im Deutsch-LK. Da bin ich total auf Franz Kafka abgefahren. Und waren wir auch in Prag im Kafka-Museum und so. Und da habe ich mir dann quasi die Graphic Novel zu Die Verwandlung gekauft. War davon so semi-begeistert, aber das war halt so das erste, was ich so an Comic-Material überhaupt hatte. So Asterix und sowas habe ich ehrlich gesagt nie gelesen. Ja, dann lag das lange auf Eis und dann... Ganz kurz, Kafka, die Verwandlung ist eine Geschichte von einem Mann, der sich in einen Käfer oder sowas verwandelt, ne? Genau, ja. Und da gibt's die ist eigentlich ganz schön, diese Graphic Novel. Aber damals hatte ich mir irgendwie mehr davon versprochen. Es war relativ dünn, das Ding, und relativ teuer und ein bisschen abgehoben irgendwie. Aber naja. Ja, und dann... Okay, also ich stell's mir schwierig vor, weil in der geschriebenen Geschichte ja sehr viel sich auch darum dreht, was sich in dem Kopf von diesem Typen da so abspielt, ja, und was für Ängste er hat. Und genau, die Panels sieht man schon so aus seiner Perspektive. Und in den Kästen an den Panels steht dann eben dran, was auch im Buch steht. Also da sind tatsächlich Passagen aus dem Buch einfach genommen worden und in diese Kästen reingepappt worden. Das war auch einer der Gründe, warum mich ein bisschen enttäuscht war, weil ich dachte, das kriegt man vielleicht auch irgendwie über die Bilder hin oder so. Ja, ja, und dann lag das irgendwie lange auf Eis und dann kam, ja, ich glaube, dann kam Kick-Ass ins Kino. Ich hatte Freikarten gewonnen, wusste irgendwie auch gar nicht so richtig, was auf mich zukam und kam dann aus dem Kino und war ziemlich geflasht. Also ich fand den Film damals richtig cool, hatte mir dann das Comic dazu auch direkt gekauft. Hier gibt's das ja nicht als in diesen kleinen Comic-Heften, sondern gibt's halt direkt so ein Sammelband oder was. Ja, und das fand ich dann ganz cool. Weißt du zufällig, ob das nach dem Film gemacht wurde oder gab es den Comic schon vorher? Ne, die haben das sogar parallel miteinander entwickelt. Also der Regisseur von dem Film und der Comiczeichner, die haben zusammengearbeitet. Aber es gibt da schon große Unterschiede zwischen dem Film und dem Comic. Also der Comic ist nochmal eine Spur brutaler als der Film zum Beispiel. Ja. Also so wie das heutzutage oft ist, zumindest war es vor 20 Jahren mal so, dass dann eine Weile Filme und parallel die Computerspiele dazu entwickelt wurden. Ja, genau so. Mit einem Comic dazu. Genau so ungefähr, ja. Ja, und irgendwann, also da habe ich mir dann quasi nur den Comic zum Film gekauft und war dann auch irgendwann irgendwie wieder gut. Mittlerweile habe ich da auch den zweiten Teil und dieses Zwischenstück zu Hit Girl mir zugelegt. Und ja, also die Kick-Ass-Reihe insgesamt finde ich eigentlich ganz gut. Die ist natürlich, man muss natürlich auf diesen Gewaltporno dann irgendwie stehen. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich habe es dann fast schon ironisch gelesen zwischendurch, weil es eben so übertrieben ist. Habt ihr Kick-Ass gesehen, den Film zumindest? Ich habe überhaupt nichts davon gesehen. Also, worum geht's denn da überhaupt? Ich habe allerdings nur den ersten Teil gesehen und fand auch, Also diese Brutalität, gerade weil der Hauptcharakter ja dauernd einsteckt, ja, ist das ja schon ironisch. Ne? Es ist halt kein Superheld, sondern jemand, der immer auf die Schnauze kriegt. Und von daher, ja, kann man es eigentlich... Also einmal für Nerd vielleicht, weil der es ja nicht gesehen hat. Also Kick-Ass ist eben so ein Real-Life-Superhero. Der zieht sich irgendwie ein... was ist das? Ich glaube, einen Taucheranzug zieht er sich an und rennt mit zwei Knüppeln durch die Gegend und verprügelt irgendwie Taschendiebe oder so. Gerät dann aber irgendwie an Mafia und zwei andere Real-Life-Superheroes, die so eine richtige Agenda haben und genau diese Mafia auch dann. Und eine davon ist eben irgendwie, ich glaube, sie ist zu dem Zeitpunkt ein acht Jahre altes oder 12 Jahre altes Mädchen, das deutlich mehr drauf hat als er. Und naja, er hat halt mit den Knüppeln die, weiß ich nicht, irgendwie K.O. geschlagen oder zusammengeschlagen und das Mädchen, naja, das killt halt auch schon mal. Ne? Ist noch eine Spur härter. Und naja, gerade die Endszene dann auch, wo dann der Mafia-Boss mit einer Bazooka aus dem Fenster geschleudert wird und sowas. Also es ist so übertrieben, das kann man ja gar nicht mehr ernst nehmen. Also ich habe das echt das muss man eigentlich ironisch lesen, finde ich. Meint der Autor es denn da ernst oder der Zeichner? Oder haben die das so angelegt, dass es bewusst übertrieben und zu krass gewalttätig ist? Ich glaube, das ist echt bewusst gemacht. Also gerade wenn man auch sich den zweiten Teil anguckt, wo dann ganz, ganz viele Real-Life-Superheroes auftauchen, was die für Namen haben. Und das ist zum Beispiel Dr. Gravity. Der wird im Film gespielt von dem Darsteller von Turk aus Scrubs. Mhm. Und er sagt halt hier, ich habe meinen Antigravitationsstab, dabei ist das halt ein Baseballschläger mit Dornen. So, das ist schon irgendwie... Ja, oder der... im zweiten Teil gibt es einen, Colonel Stars and Stripes. Der hat einen Hund. Und ist das der von Jim Carrey gespielt wird? Genau, ja. Und dieser Hund reagiert eben auf den Befehl Schwanz. Auch im englischen Original übrigens. Und er beißt sich dann im Schritt von einem Gegner fest. Also das kann eigentlich nicht ernst gemeint sein. Und die Filme sind auch eher so darauf ausgelegt, pure Action-Unterhaltung zu sein, oder? Sieht man da auch den Comic-Charakter noch durchkommen? Also wirklich gut fand ich eigentlich den ersten Film nur. Der zweite war mehr so, Also der zweite Comic war schon schwächer. Also wirklich Kick-Ass 2 und nicht dieses Hit-Girl-Spin-Off. Und der Film hat dann da noch viel mehr Sachen rausgenommen. Also im Comic zum Beispiel gibt es einen großen Kampf, der dann am Times Square stattfindet. Und im Film ist der in irgendeiner Lagerhalle. Also das ist einfach von der Wirkung her schon mal was ganz anderes. Der Times Square macht ja dann doch irgendwie mehr her. Ich finde, da haben sie viel Potenzial verschenkt, weil dieses Hit-Girl-Spin-Off, was dazwischendurch kam, das spielt also zwischen Kick-Ass 1 und 2, das ist viel interessanter gewesen als der zweite Teil von Kick-Ass. Also ich finde, da hätten sie eher da noch einen Film draus machen sollen, als aus dem zweiten Kick-Ass. Naja. Jedenfalls bin ich seitdem auch ein riesiger Fan von Chloe Moretz, die eben dieses Hit-Girl gespielt hat, dieses kleine Mädchen, was da mordend durch die Gegend gezogen ist. Die hat ja mittlerweile auch in vielen anderen Filmen mitgespielt. Hier Carrie jetzt aktuell oder Hugo Cabré. Da war sie auch wirklich großartig. Ja. Das war soweit Kick-Ass. Naja, und dann ist das wieder eingeschlafen, genau wie vorher auch. Ich bin dann aber irgendwann in einer Bahnhofsbuchhandlung mal über so ein ganz seltsames Cover gestoßen. Also ich habe irgendwie durch die Comics geblättert, weil ich Langeweile hatte, muss ich halt auf den Zug warten. Und hatte dann auf einmal einen Comic in der Hand, wo vorne ein Junge drauf war, der einen Schokoriegel gegessen hat und der ein Hirschgeweih hatte. Da habe ich gedacht, hä, was ist das denn? Ne? Weil ich kannte ja vorher auch eigentlich nur so diese Superhelden-Comics und diese ganz abgehobenen Graphic Novels eben, sowas wie das Kafka-Ding, Oder wenn man so will, auch Maus von Art Spiegelman, was ich jetzt leider immer noch nicht gelesen habe. Aber naja, ich habe dann so die ersten paar Seiten aufgeschlagen, habe gesehen, es geht dann nicht nur um Jungen mit einem Hirschgeweih, sondern das ist auch irgendwie ein postapokalyptisches Szenario. Und habe es dann sofort zugeschlagen und gekauft, weil ich das so absurd und großartig fand, ja, dass ich das unbedingt haben musste. Das war dann Sweet Tooth. Das ist von Jeff Lemire. Und naja, da ist die Hauptfigur eben ein 9 Jahre alter Junge mit Hirschgeweih, der mit seinem Vater in einer einsamen Hütte im Wald lebt. Und naja, wurde von dem Vater eben ja christlich-fundamentalistisch erzogen. Und eine der größten, der wichtigsten Regeln, die der Vater auch in sein eigenes Evangelium geschrieben hat, war: Verlasse nie den Wald. Und das hat erstmal den Grund gehabt, dass diese Mensch-Tier-Hybriden eben gejagt werden. Das ist, es gibt in dieser postapokalyptischen, in diesem Szenario gibt es eben eine Krankheit, die tötet alle Menschen. Nach und nach rafft die ganze Menschheit dahin. Deswegen gibt es halt Chaos, Anarchie. Und seitdem diese Krankheit aufkommt, gibt es eben Kinder mit, die halb Tier und halb Mensch sind. Und es gibt 6 Sammelbände davon, die man hier so in Deutschland kaufen kann. Und da wird eben die Geschichte von Gus, also Sweet Tooth, dem Jungen mit dem Geweih, erzählt. Und wie es dazu kam, dass diese Mensch-Tier-Hybriden entstanden sind und wie die Seuche ausgebrochen ist. Und naja, wie das eben alles dazu gekommen ist. Total interessant, fand ich. Vor allem, weil es mich auch total verwirrt hat am Anfang. Nee, finde ich ziemlich großartig, weil es eben auch so absurd ist und total Spaß macht. Es ist so, ja, ist eben irgendwo auch anarchisch, weil er einfach alles zusammengeschmissen hat, was ging. So Fabelwesen und Zukunftsvision und Postapokalypse, das sind so alles Sachen, die ich total gerne habe. Und von der Stimmung her auch, ja klar, postapokalyptisch, aber auch eher düster dann angelegt durch die Krankheit oder auch mal ein paar humoristische Elemente mit drin, oder? Es gibt auch Witze, also dadurch, dass eben diese Krankheit erst seit, was war das? Also irgendwie um die 10 Jahre oder was wütet diese Krankheit erst und seitdem gibt es auch erst Mensch-Tier-Hybriden und die sind halt immun gegen die Krankheit. Deswegen sammeln sich mit der Zeit eben so ein paar andere Kinder noch um Gas herum und naja, die Stimmung kannst du nicht richtig düster halten, wenn du halt Kinder in der Geschichte hast. Weil die albern rum, die spielen ab und zu, da ist halt ein Mädchen bei, das ist halb Mensch, halb Schwein. Da ist ein da ist ein Junge bei, der ist halb was ist der? Ich glaube, ach, Groundhog. Was heißt Groundhog auf Deutsch? Ich habe die ab Band 2 auf Englisch gelesen. Das ist doch Murmeltier, genau, glaube ich, ne? Murmeltier. Ja. Ja, der kann nicht richtig sprechen und hat so riesige Zähne und so. Also es ist schon lustig. Naja, es gibt dann noch einen zweiten wichtigen Charakter, das ist Jeppard. Der ist ehemaliger Eishockeyspieler und ist jetzt eigentlich auf der Jagd nach diesen Mensch-Tier-Hybriden, um die einer Miliz zu bringen, die sammelt und die ein Gegenmittel gegen die Krankheit entwickeln will, weil diese Miliz eben glaubt, dass diese Mensch-Tier-Hybriden was mit der Krankheit zu tun haben. Dadurch gibt's halt auch viel Action und Reibereien und so. Aber im Großen und Ganzen ist es halt absurd. Ja, der Zeichenstil ist auch so ein bisschen ausgefranst und so. Also es hat einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Was für einen Umfang hat denn so ein Comic? Also wie lange brauche ich denn, um eine Folge da, es gibt jetzt 6, hast du gesagt, 6 Volumes, 1 zu lesen? Genau. Ich glaube, ich habe das erste hier liegen. Das ist, stehen keine Seitenzahlen dran. Aber es ist ein bisschen dünner als ein Taschenbuch. Dafür halt DIN A4. Ja, das ist ja schaffbar auf jeden Fall. Ne? Und dann hast du halt, ja, die sind ja auch nach und nach rausgekommen. Also ich glaube, als ich angefangen habe, das zu lesen, gab es auf Deutsch nur den ersten Band. Und auf Englisch gab es, glaube ich, Band 2 und 3 noch. Und der Rest kam dann halt nach und nach. Er kam dann irgendwie, ich glaube, alle halbe Jahre oder alle dreiviertel Jahre mal ein Band. Das liest man dann halt mit der Zeit weg. Und Wikipedia behauptet, dass es, dass Jeff Lemire gesagt hat, er hat vor, 20 bis 30 Ausgaben rauszubringen. Also da ist die Geschichte auch noch lange nicht zu Ende erzählt. Nee, nee, das ist was anderes. Also in Amerika erscheinen die ja anders, die Comics. Da hast du ja so dünne Comic-Hefte. Ach so. Aber die, ne? Und die kriegst du ja hier so gar nicht. Die Geschichte ist nach Band 6 jetzt zu Ende erzählt. Stimmt. Also Vertigo, wo das erschienen ist, die haben das jetzt abgesetzt. Aber es gibt ein schönes Ende und da war ich eigentlich auch zufrieden. Ist ja immer blöd, wenn Sachen so kein Ende haben. Also der Erzählbogen hat sich am Ende wieder runtergesenkt und hat das Ziel. Genau, gefunden. Ja. Genau, es gibt dann noch so einen Ausblick auf die Zukunft und so und ist ganz versöhnlich auch am Ende. Richtig schön. Ja. Ja. Ne? Sehr schön. Okay, also ich würde sagen, willst du noch alle drei, die du vorbereitet hast, vorstellen? Ja, ich weiß nicht. Die sind alle toll. Also ja, ich kann es kurz machen. Etwas knapper. Also I Kill Giants ist großartiges Comic für Kinder gedacht, glaube ich, ich muss jetzt spoilern, weil sonst kann man das, glaube ich, nicht erfassen, warum das so toll ist. Es geht um Krebs. Das ist ja toll. Ich habe es in einem Jahr gelesen, in dem ich drei bekannte Familienmitglieder und so an Krebs verloren habe. Und dann hat mir jemand dieses Comic empfohlen und ich habe es gelesen und ich habe gedacht, genau so ist es. Also es geht um ein Mädchen, das relativ abgekapselt ist sozial, hat irgendwie immer einen kleinen Hammer in der Tasche und sagt, sie wartet auf die Riesen und wenn die kommen, muss sie die erschlagen. Und mit der Zeit wird eben klar, es geht diesem Mädchen gar nicht um irgendwelche Riesen, also sie ist auch irgendwie Dungeons and Dragons Fan und so ein Nerd halt, sondern ihre Mutter hat Krebs. Und dann vermischen sich so Realität und diese Vorstellungskraft des Mädchens. Und echt, ich habe am Ende geheult. Und ich habe das Ding weitergegeben in der Familie, weil eben wir hatten ja dann alle einen Angehörigen verloren. Und wir haben alle das Gleiche gesagt, dieses Comic trifft dieses Gefühl, was man hat, genau auf den Punkt. Und mir persönlich hat das in dem Moment richtig geholfen, weil ich gemerkt habe, so, ey, irgendwie bist du ja verstanden. Also das ist wirklich ein richtig tolles Ding. Gibt es leider immer noch nicht auf Deutsch, wenn ich das richtig weiß. Ja. Alois Nebel habe ich mir gekauft, weil ich mich für Tschechien interessiert habe. Da geht es nämlich um den deutschstämmigen Bahnhofsvorsteher Alois Nebel, der im tschechisch-deutschen Grenzgebiet lebt. Und zwar Ende der 80er Jahre. Und das hat auch eine ganz seltsame Erzählstruktur. Also ich glaube, das ist gar nicht richtig linear erzählt. Ist relativ dick, hat irgendwie 350 Seiten. Es geht auf jeden Fall so um die Geschichte Tschechiens, um die sowjetische Besetzung, um die deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg. Also Alois kriegt dann irgendwann Wahnvorstellungen. Er sieht dann auf einmal Züge der Nazis in seinen Bahnhof einfahren, die in KZ-Leute reinbringen wollen. Obwohl es eben, wie gesagt, Ende der 80er Jahre ist, wird eingewiesen und kommt irgendwie in Prag im Bahnhof noch als Obdachloser unter. Ganz seltsam. Ist gerade verfilmt, beziehungsweise ist jetzt in Deutschland ins Kino gekommen. Verfilmt ist es, glaube ich, schon seit 2011. Kann man sich vielleicht auch einfach den Film angucken. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Da weiß ich nicht, wie der ist. Aber ziemlich cool. Klingt auf jeden Fall ein bisschen beschwingter und ein bisschen lockerer, oder? Ja, schon. Schrullig und liebenswert, sagt Wikipedia. Das klingt spannend. Aber I Kill Giants war auch nicht so richtig schwer. Das war ja auf lustig gemacht, dadurch, dass sie ständig diese Fabelwesen gesehen hat und so. Aber es war halt, es hat genau den Punkt getroffen, ohne jetzt schnulzig zu sein. Das fand ich das Schöne daran. Naja, und Anders ist eine Anthologie von 7 oder 8 Comiczeichnern, Webcomiczeichnern aus Deutschland, gibt's im allseits beliebten Quimby Webshop, die sich um Comiczeichner aus Deutschland kümmern, und ist eine Horroranthologie. Und die Geschichten werden durch eine große Geschichte zusammengehalten. Wer sich gerne gruselt, wer gerne verschiedene Stile in einem kleinen Heft hat, sind also wie gesagt irgendwie 8 kleine Geschichten statt eine große, für den ist das auf jeden Fall was. Es ist ein richtig tolles Ding, für den wollte ich unbedingt nochmal Werbung machen, weil das eben von Webcomic-Zeichnern gemacht ist, die gar nicht alle hauptberuflich irgendwie als Comiczeichner arbeiten, sondern teilweise eben noch andere Jobs haben und so weiter. Und ja, richtig tolles Ding. Kann man sich mal angucken. Und die haben sich vorher auf eine Story geeinigt oder auf einen Erzählbogen und dann haben sich jeder sich Gedanken dazu gemacht, wie sie ihre Geschichte da einbinden, oder? Ja, nicht ganz. Also es gibt bei Megamagisch ein schönes Interview mit 2 oder 3 der Beteiligten und dem Verleger, glaube ich, bei Quilmi. Ach, das ist das? Das habe ich sogar gehört. Genau, ja. Also die haben eine übergeordnete Story und darin sind die eingebettet. Und die haben so erstmal nicht wirklich was miteinander zu tun. Okay. Ja, großartiges Ding. Ja, Nerd, wie sieht's denn bei dir aus? Welchen Nerd meinst du denn? Ja, Nerd halt. Ach, Nerd. Ich glaube, er meinte, ich glaube auch. Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Ja, ich freue mich ja auch, in diese Sendung hier eingeladen worden zu sein und habe jetzt schon gespannt viele Fragen gestellt. Das liegt aber auch daran, dass ich überhaupt keinen Kontakt oder überhaupt keine Ahnung von Comics habe. Ich kann das nicht erklären. Ich habe jetzt natürlich im Vorfeld überlegt, wieso ich da immer so einen großen Bogen drum gemacht habe. Oder ich habe das nicht bewusst vermieden. Ich habe einfach keinen Kontakt damit gehabt. Ich habe wirklich keinen einzigen Comic gelesen. Die einzigen Berührungspunkte, die ich hatte, waren vor ein paar Jahren, als ich mal dachte, ach, so ein lustiges Taschenbuch. Ich habe keine Ahnung. Zählt das als Comic? Nimmt man das ernst? Natürlich. Ich glaube, ja, klar. Also es sind ja auf jeden Fall bunte Bilder mit Sprechblasen über mehrere. Ja, da habe ich mir auf eBay mal so 100 lustige Taschenbücher für 20 Euro oder so ersteigert, um einfach mal welche zu haben. Und durchgemischt durch alle Epochen, da waren wirklich von den Anfängen, glaube die ersten oder zweiten in der neuen Auflage-Ausgabe bis jetzt zu neueren dabei. Und habe immer mal zwischendurch welche gelesen, längst nicht alle. Aber ich weiß nicht, ich bin damit nicht warm geworden. Vielleicht liegt's auch an der Erzählweise der lustigen Taschenbücher, die natürlich jetzt was komplett anderes sind als so eine düstere Horrorgeschichte jetzt in Comicform natürlich, aber irgendwie kann ich... Klar, von der Ästhetik her und von der Geschichtenart ist so ein lustiges Taschenbuch sicher leichtere Kost, ne? Also da geht sicher auch noch mehr an Tiefe und an Erzählstruktur so bei anderen. Also leichter jetzt wahrscheinlich schon, zumindest einfacher rübergebracht, aber wenn man jetzt immer die aktuellsten Comics liest, die da erscheinen, da sind auch durchaus sehr, sehr sozialkritische oder politikkritische Geschichten dann mit eingewoben. Jetzt gibt's eine Folge über die NSA, wo dann Donald ein Informant wird oder ein Whistleblower. Und also die versuchen schon immer tagesaktuelle oder tagespolitische Themen auch mit einzuflechten da. Aber klar, es ist natürlich kein Anspruch, es ist halt also kein Anspruch an irgendwelche tiefgründige Kost. Es ist halt Unterhaltung, ja. Aber ich glaube, allein die Donaldisten-Szene, so die, das ist ja auch schon lustig und interessant, sich das mal anzugucken, wie man das halt mal einfach ernst nehmen kann und so, ne? Ja, es spiegelt halt eine komplette Gesellschaft wieder und jeder findet da drin seine Rolle. Genau. Ne? Ja. Und ein Kontakt, den ich noch hatte, war mal, als ich in Frankreich war auf einem Flohmarkt, dachte ich mir, jetzt brauche ich auf jeden Fall einen französischen Comic. Denn das gehört sich ja so, wenn man über einen französischen Flohmarkt schlendert, und war eigentlich auf der Suche nach Asterix. Aber leider gab es nur Lucky Luke und deswegen habe ich natürlich in Original Französisch einen Lucky Luke Comic zu Hause zu stehen, den ich aber wegen meiner mangelnden Fremdsprachenkenntnisse auch nur die ersten 3 Seiten gelesen oder versucht habe zu lesen, nichts verstanden habe und wieder in den Schrank zusammen gestellt. Zusammen zu googeln. Ja. Aber ich dachte, das gehört dazu, ja. Ja, tatsächlich, wo du gerade da bist, Asterix-Comics habe ich tatsächlich sehr viel auch gelesen. Also ich streue jetzt mal meine spärlichen Comic-Kenntnisse da mit rein, dann, damit wir noch zu den anderen Themen kommen. Gerne, darfst du. Und bei mir war das so, dass bei uns in der Stadtbücherei gab es gleich am Eingang so einen Schiebewagen. Und der war voll mit Comics und da waren so ziemlich alle Asterix-Bände drin und dann halt auch diese belgischen Comics, sowas wie Tim und Struppi und wie hieß das andere nochmal? Pickwick? Ich komme jetzt gar nicht drauf. Sind die Schlümpfe auch belgisch oder sind die französisch? Das ist eine gute Frage. Ich kann da nicht so genau die Grenze ziehen. Ich hätte jetzt alles, was hier bei uns vom Carlsen Verlag ist, in die belgische Ecke geschoben. Ja, die Schlümpfe sind belgisch, sagt Wikipedia. Ja, genau. Okay. Und da im Original heißen sie, glaube ich, sogar die Strümpfe, ne? Le Strumpf, ja, Le Strumpf. Ja, auf jeden Fall, davon habe ich sehr viel gelesen. Wie lange ist das her? Also auch schon, also kleiner warst? Du bist ja nun schon sehr alt, Nerd. Ja. Ich bin schon sehr alt, darum darf ich jetzt auch gar nicht sagen, wie lange das her ist. Also noch nicht ganz 100 Jahre, aber schon ziemlich lang. Also so, dass ich jetzt auch einzelne Geschichten nicht mehr nachvollziehen kann. Das könnte also nur jemand, der jetzt die Bücher auch im Regal hat und vielleicht hin und wieder mal reinschaut. Mir kommen halt solche Sachen schon bekannt vor und ich hätte jetzt auch nicht die Ambition, sowas zu besitzen, aber fand das eigentlich auch schon immer toll. Und mein Bruder, der ja in unserer Familie der echte Nerd ist, der hat auch einige schöne Sachen, der schenkt mir auch hin und wieder mal was zum Geburtstag oder zu Weihnachten, hat mir auch da auch so Independent-Sachen. Das ist jetzt leider alles in Umzugskartons, sonst hätte ich das auch nochmal vorgekriegt. Hab ich jetzt leider nicht dran gedacht, aber so in die Richtung, die Nerd beschrieben hat, solche Sachen habe ich hier zum Teil auch rumstehen. Das Einzige, wo ich jetzt halt immer so wieder mal Kontakt habe, sind halt Cartoons oder Comicstrips. Und da würde ich gleich die Frage mal an euch zurückschmeißen oder zumindest an Nerd, den Profi, wo er denn da den Unterschied sieht zwischen einem Comic, einem Cartoon und einem Comicstrip. Also kann das immer nicht so abgrenzen. Ja, und dann hast du die Graphic Novel noch vergessen, ne? Und die, siehst du, ja. Ne? Ja, ich bin ja gar kein Profi. Ich lese ja auch nur ab und zu, aber ich würde sagen, ich würde das irgendwie vom Umfang und von der Tiefe, glaube ich, abhängig machen. Aber das ist natürlich ein Spektrum. Also ich sehe da keine starren Grenzen. Also ich hab mal versucht. Diese Comic-Strips sind doch so 3-4 Bilder, genau. 3-4 Panels. Genau, Cartoon würde ich vielleicht vorher noch ansetzen. Also sowas wie Nicht Lustig zum Beispiel ist für mich ein Cartoon. Ja, so ach sagt so. Es. Also ein Bild. So sagt das Internet auf jeden Fall auch. Ein Cartoon ist immer nur ein Bild, das dann irgendeine politische oder eine humoristische Botschaft drüber bringt. Und Comic-Strips sind dann halt so 3-4 Panels immer, ne? Genau, wie Webcomic-Strips. Also Cartoon wäre das Äquivalent zu unserer Karikatur. Oder wie heißt die doch, ne? Dieses politische Ding auch. Bei uns. Ja, genau, ja. Ich glaube, das passt ganz gut. Und was ist der Unterschied zwischen einer Graphic Novel und einem Comic? Ich glaube, da gibt's Grabenkämpfe mit Maschinengewehren gerade noch. Ich glaube, der Begriff Graphic Novel geht so auf Art Spiegelman zurück. Also zumindest wurde Maus, das ist ein Comic über den Holocaust, glaube ich, so als erster als Graphic Novel bezeichnet, wo es dann wirklich ziemlich tief ging. Weil sowas wie Superman und Batman und so, was es vorher gab, diese Superhelden-Dinger, das sind dann eher Comics, würde ich sagen. Ich bin mir aber da auch nicht sicher. Ich glaube eher, dass Comics in den USA auch eher diese Dinger sind, die eben in diesen kleinen Heften veröffentlicht werden und Graphic Novels dann schon so als gesammeltes Ding. So, wo du dann eine abgeschlossene Geschichte hast und nicht irgendwie nächste Woche dann das nächste dünne Heft kaufen musst. Also große, umfangreiche Comics in Buchform mit einer gewissen Erzähltiefe und Komplexität. Genau, ich glaube schon, ja. Darunter kann ich mir doch das dann was vorstellen. Gut. Mehr Ahnung habe ich auch nicht von Comics. Nerd. Aber du zeichnest welche. Aber das würde ja fast schon darauf schließen, dass, also ich habe mal welche gezeichnet, weil ich allen Mist mal irgendwann gemacht habe, ja. Aber das waren auch keine Comics, sondern Comic-Strips, was wir ja nur gerade erklärt haben. Und das waren 10 Comic-Strips über 2 Außerirdische, die die Erde bereisen und Dinge erleben. Aber ja, darf ich jetzt nicht verraten, wie das heißt, sonst weiß man ja, wer ich bin. Vielleicht. Okay. Können wir vielleicht im Anschluss auflösen, wenn das Rätselspiel, wer das hier gepodcastet hat, aufgeklärt ist. Ich habe übrigens auch mal einen gezeichnet, verrate ich dann auch nicht. Also die grobe Handlung ist ein Elefant, der in einer Lebensgemeinschaft mit einem arbeitslosen Zwerg ist und dessen Vater halb Nachrichtensprecher, halb Außerirdischer ist und so weiter. Also sehr verrückte Sachen. Und seine Mutter ist tracky, sehr bizarr. Und irgendwann war es halt so voller Ideen, dass es mir unmöglich war, weitere Folgen davon zu zeigen. Zu viele Stricke angefangen. Dann musst du ein Spin-off machen, wo du dann die Figurenanzahl wieder reduzieren kannst. Ja. Stimmt, einfach auffächern, die ganze Geschichte. Oder die Historie erzählen, wie jetzt der Elefant groß geworden ist und dann einfach nur über Elefanteneltern. Genau. Oder dann später eine große Zusammenführung der Charaktere wieder in einem Team. Ich sehe, das Kapitel ist noch nicht beendet, Nerd. Da kommt noch was. Aber erstmal, wenn von eurer Seite nichts mehr kommt, würde ich sagen, machen wir Musik. Mach mal. Vielleicht, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, nochmal zur Musik für diese Folge. Nerd, willst du da kurz ein, zwei Worte drüber verlieren? Mhm. Die Musik, die ihr in dieser Folge hört, die stammt nämlich von Blurb dem Bären. Das ist ein österreichischer Chiptunes-Musiker, der ganz viel tolle Musik macht, die ihr kostenlos auf Bandcamp bekommen könnt. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch ein bisschen Geld drauf werfen, wenn ihr Lust dazu habt. Ja. Ich finde das sehr super, wie er auf Twitter beschreibt, welches Genre er bedient, also was für Musik er macht. Das nennt das nämlich Elektro-Punk-Chip-Breakbeat-Pop-Techno-Core. Genau. Finde ich toll. Anarchie. Und so klingt es ja auch. Ich finde die Auswahl auf jeden Fall auch gut. Ja, manchmal ist das ganz toll. Also manche Lieder davon höre ich auch so ganz gerne mal. Okay, dann kommen wir jetzt zum Thema. Ich habe euch in der Vorbereitung gebeten, euch den Comic mal anzuschauen, den ich da entdeckt habe. Und zwar war jetzt meine Idee, weil ich von der amerikanischen Comic-Szene überhaupt keine Ahnung habe, mich da mal komplett in die andere Richtung zu orientieren, nämlich in die Zeit der Sowjetunion. Und da gab es tatsächlich auch eine sehr aktive und sehr kreative Independent-Comic-Szene. Und der Comic, den ich euch auch euch gebeten habe, euch mal anzusehen, ist The Brick von, also der Autor ist Sergei Klampowski und gezeichnet wurden die Comics von Wladimir Vrotnikov. Und ja, The Brick ist von daher interessant, weil der nicht diese klassischen Action-Motive bedient, so Abfolgen von Kampfszenen oder sehr bombastische Aufbauten, sondern mehr so auf einer philosophischen Ebene arbeitet. Ja, vielleicht beschreibt ihr erstmal euren ersten Eindruck, bevor wir da nochmal genau auf die Story eingehen. Ja, also der Comic ist ja, wann ist dann geschrieben worden oder gezeichnet worden? In 80ern oder 90ern? Also es ist auf jeden Fall schon ein älteres Exemplar. Und was mir aufgefallen ist, der Superheld oder der die Hauptperson in diesem Comic zeichnet sich ja nur wirklich dadurch aus, dass oder so durch die Unterschwelligkeit, ne? Also man sieht keine Actionsequenzen, er redet nicht, er ist stumm und ich denke, das macht auch gerade den Reiz aus, dass man genau das, was nicht erzählt wird in diesem Comic, gerade erst dann da hineininterpretiert. Also ich fand es vom Zeichenstil her natürlich ein bisschen einfacher als die heutigen Graphic Novels. Ne? Also es ist ein bisschen sehr stilistisch gehalten, auch noch schwarz-weiß. Ich weiß nicht, in der Sowjetunion in den 80ern hat man noch nicht bunt gezeichnet, weiß ich nicht. Zumindest nicht Zumindest nicht Wladimir Vrotnikov, nee, da war ja der Hahn im Korb damals unter den ganzen Comiczeichnerinnen, die damals aus der Sowjetunion hochkamen. Und ja, der Hauptcharakter, The Brick, spielt eigentlich mehrere Rollen da oder verfällt in mehrere Muster, ne? Also einmal ist er ein Space Lord, klar, also der erlebt Abenteuer dadurch, dass er sie nicht erlebt. Das ist ein ganz, ganz interessanter Twist, ja. Ja, ich glaube, ich habe jetzt auch nicht alle Bände gelesen, aber er ist ja, er tarnt sich ja, er ist ja auf der Flucht vor, also es ist ja eine Verschwörung der Space Lords, die sich dann vor der großen galaktischen Union verstecken und müssen, weil sie jetzt irgendwie einen schweren Rückschlag erlitten haben und da muss er dann in Form eines Ziegelsteins eben auf der Erde Zuflucht suchen, weil er sonst eben innerhalb weniger Bruchteile von Sekunden. Von den Phasenkanonen der Union. Genau. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. The Brick ist im selben Jahr erschienen wie Frank Millers The Dark Knight Returns 86. Mhm. Habe ich ja gar nicht so schnell. Und wenn man sich dann nochmal anguckt, wie dann Batman quasi mit der Axt, mit seinem republikanischen Gedankengut daherkommt, wo dann The Brick durchaus auch ja eher so in die sozialistische Richtung geht, wo dann quasi genau das Gegenstück dazu herkommt. Das finde ich noch interessant, ob das Zufall ist. Vielleicht gab es da ja sogar ja Kunstspionage oder sowas, man weiß es nicht. Ich denke, das hat sich ganz deutlich auch gezeigt, dass The Brick selber ja durchaus auch das Idealbild des sozialistischen Gedankenguts damals war, ne? Also ja, und diese Rächerfigur, die auch in dem Brick dann hinterher steckt, in den späteren Teilen des Zyklus dann. Ja, also da hat auf jeden Fall der Autor Sergei Klampowski auf jeden Fall noch schon fast ein bisschen hellseherische Fähigkeiten bewiesen, oder? Das, was er da in seinen Stories verarbeitet hat, wenn er gewusst hätte, wie es dann später kommt mit der Sowjetunion, dann hätte das, weiß ich nicht, ob er das so geschrieben hätte, aber ist auf jeden Fall schon ein bisschen, ist auf jeden Fall beeindruckend, was er da für ein Gespür an den Tag gelegt hat mit seinem Hauptcharakter. Genau, ja. Man kann auf jeden Fall sagen, dass diese Comicbuchreihe in der Sowjetunion sehr stark eingeschlagen, also wie eine Axt eingeschlagen ist, muss man sagen. Ist also sehr, sehr gut angekommen und dann wurde es halt den Machthabern auch wieder unheimlich, dann wurde das Ganze wieder zensiert und teilweise dann eben unter der Hand, unterm Ladentisch gehandelt, weil eben diese subtilen philosophischen Anmerkungen und dieses Gedankengut, das da einfach auf einer sehr unterschwelligen Ebene transportiert wurde, eben unheimliches Potenzial. Habt ihr die siebte Ausgabe gelesen, die mit der Rosette? Nerd, was sagst du dazu? Nee. Ja, das fand ich schräg. Also das ging dann fast schon so ein bisschen in so eine erotische Ebene, ne? Also hat mich sehr an den Manga Sex Robot High School erinnert. Der war aber später. Der war wesentlich später, aber vielleicht haben die Japaner dann diese Ausgabe auch gelesen, weil ich erkenne da sehr deutliche Parallelen in der. Habt ihr mal geschaut, ob es das noch zu kaufen gibt heute? Also, du hattest ja jetzt ein Exemplar bei Amazon, habe ich es nicht gefunden. Du hast es nicht mehr gefunden? Ich habe es jetzt als PDF tatsächlich gefunden über so ein File-Sharing irgendwie als Torrent runtergeladen und dann hatte ich aber auch sofort 6 Viren auf dem Rechner. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt's in irgendeiner Vitrine in Moskau noch. Vielleicht steht irgendwo im CERN beim Teilchenbeschleuniger noch irgendwo eine Ausgabe im Schrank. Also die sind ja auch gut bewacht da. Kann gut ja, sein. Wahrscheinlich Ausgabe 34, da hat Klampowski den ja schon gezeichnet. Also tatsächlich, da gibt es einen Teilchenbeschleuniger in der Schweiz. Und also das kann ja auch irgendwie kein Zufall sein. Das ist krass, ja. Ja, also kommt auf jeden Fall gut weg, der Comic, würde ich sagen. Lest den, schaut euch den an. Das ist auf jeden Fall visionär, wenn man jetzt nicht auf die ganzen neuen modernen Graphic Novels steht, ja, und auch jetzt nicht den höchsten Zeichenstil erwartet, dann denke ich, dann ist man mit The Brick ganz gut bedient und die Story ist auf jeden Fall unfassbar und das Werk von Klampowski ist ja auch, wie viele Ausgaben gab es denn insgesamt? Paar 40? 50? Ich weiß nicht. Genug auf jeden Fall. Also da könnt ihr auf jeden Fall erstmal eine Menge lesen. Ja, das Nerd, was los? Red, du bist der Moderator. Ja, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. War das zum dritten Thema? Wir machen einfach Musik jetzt. Und jetzt einfach Musik. Einfach Musik. Einfach Musik. Business Test Comics. Welche fiese Gaunerbande immer wieder an Dagobert Ducks Geldspeicher scheitert, wird wohl fast jeder von euch wissen. Aber wie gut kennt ihr euch wirklich in der Welt der gezeichneten Bildergeschichten aus? Unser Wissenstest stellt euch auf die Probe. Was ist der Unterschied zwischen einem Comic und einem Cartoon? 1. Ein verfilmtes Comicbuch bezeichnet man als Cartoon. 2. Ein Cartoon besteht im Gegensatz zum Comic aus nur einem Einzelbild. 3. Es gibt keinen Unterschied. Cartoon ist nur ein anderes Wort für Comic. Was sagt ihr? Oder soll ich's lösen? Gehen wir direkt in die Diskussion? Wenn du vorhin aufgepasst hast, dann weißt du ja die Antwort. Ja, eben. Wir haben genau. Eben darüber gesprochen. Und das ist jetzt das heißt, der Abschlusstest, ob du aufgepasst hast. Genau. Und ich würde sagen, Nummer 2. So geistesgegenwärtig auch auf 2 zu tippen. Die Auflösung kommt ja am Schluss, ne? Nur, die kommt, glaube ich, sofort danach. Ach so. Nur fürs Protokoll, das ist der geolino.de Wissenstest. Für alle, die den dann auch nochmal richtig lösen wollen. Müssen wir jetzt alle Fragen so gelangweilt vorlesen, Nerd, oder? Ja, bitte, ich bestehe darauf. Das war gemein. Mann, ey, mach doch eine Riesennummer draus. Mach doch mal eine richtig fette Show draus. Darf ich das auch so vorlesen, als würde mir jemand eine Waffe an den Kopf halten und mich dazu zwingen? Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt jede Frage anders vorlesen. Oder du kannst es auch vorlesen wie eine Comicfigur, also mit einer ganz lustigen Stimme. Oder als ob du aufs Klo musst. Oder, mach erst mal. Ihr könnt ja im Hintergrund Comic-Geräusche machen. Wollen wir das noch einführen als verschärfte Regel, dass einer von uns dann irgendwie bestimmt, wie das vorgelesen werden muss? Also wenn können wir machen. Gut, dass wir die Regeln jetzt erst diskutieren. Ja, finde ich gut. Ja, ist ja auch erst die zweite Frage. Wollen wir noch vorlesen, die Auflösung? Oder ist das, wir haben jetzt richtig geantwortet und es reicht? Wo ist denn die Auflösung? Ich sehe keine. Ja, müssen die Hörer ja nicht wissen. Stimmt, gibt keine Auflösung. Ja, wie soll ich es vorlesen? Ihr müsst dann entscheiden. Als ob dir jemand eine Waffe an den Kopf hält. Genau, das war dein Wunsch. Okay. Bei ihrer Erstveröffentlichung in Deutschland trugen die wohl bekanntesten Geiler der Welt, Asterix und Obelix, noch nicht ihre eigentlichen Namen. Wie wurden die beiden damals genannt? Stark wie Nix und Cleverix? Hubert Hinkelstein und Peter Pfiffig? Siggi und Barbaras? Und? Antworte, du Schuft! Ich habe keine Ahnung. Wie muss ich? Ich habe auch keine Ahnung. Also ich würde, wenn, dann vielleicht aufs Letzte tippen. Hubert Hinkelstein und Peter Pfiffig sind ja Quatsch, oder? Stark wie Nix und Cleverix sind auf jeden Fall, wenn, dann nur die deutschen Übersetzungen. Achso, bei ihrer Erstveröffentlichung in Deutschland, haha. Geht um Deutschland, ja. Dann nicht Siggi und Barbaras, oder? Dann Stark wie Nix und Cleverix. Würde ich auch sagen. Dann sind sie auf jeden Fall ihrem Namen. Oh, falsch, scheiße. Oh. Siggi und Barbaras, wieso? Da waren die Übersetzer mal wieder kreativer. War das erste eigentlich richtig? Ah, okay, diese mit Fix und Foxy. Das erste war richtig, ja. Okay. Machst du nicht mit hier? Klickst du nicht mit? Doch, aber ich hatte irgendwie keine Anzeige. Ich bin gleich zur nächsten Frage gesprungen. Echt? Vielleicht hast du dich verklickt. Aber ich bin ja auch alt. Vielleicht habe ich so einen Tattrigen schon. Versehentlichen Doppelklick im Alter. Doppelklickt. Du darfst nicht so lange zwinkern. Stimmt. Ich bin zwischendurch blind geworden. Und dann war ich plötzlich kurz wieder ohnmächtig. So, ihr müsst ja sagen, wie ich die Frage vorlesen soll. Sag du mal, Nerd. Sonst sage ich dir was total Gemeines. Okay. Wie eine Giraffe. Dann. Ja, wie macht denn eine Giraffe? Lies sie doch mal vor, als wärst du der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Eine meist ballonförmige Sprechblase bringt den Figuren im Comic zum Sprechen. Was bedeutet es aber, wenn diese Blase in Form eines Wölkchens gezeichnet wird? Der Text in der Blase wird nur gedacht, aber nicht laut ausgesprochen. der Text wird geflüstert oder aber hahaha, die Comicfigur schreit den Text. Wart ihr artig und wisst die Antwort? Ja, das erste. Ich habe mich nicht so aufs Lesen konzentriert, dass ich gar nicht mir selber zugehört habe. Ballonförmige Sprechblase ist Sprechen und Wölkchen mit so Punkten dran ist dann nur Gedanke. Und Schreien ist alles in Großbuchstaben oder wie? Entweder das oder dann. Nee, da sind dann so Zacken an der Blase. Ne? Also Fettdruck gibt es auch noch. Also Zacken an der Blase ist auch oft. Hm. Gut, dann ist Nerd wieder dran. Lies mal vor, als würdest du auf einem Elefanten reiten. Ja, danke. Welcher Zeichner schuf den europäischen Comic-Klassiker Tintin, der in Deutschland als Tim und Struppi bekannt wurde? Hergé, Uderzo oder Maury? Achso, ja, das muss ich das war selber auch noch lösen, ne? Hergé würde ich mal tippen. Ich weiß es nicht ganz genau. Richtig. Oder was doch? Ja. Crazy shit. Musst du doch wissen, du hast doch alle Tim und Struppi Comics im Schrank, hast du vorhin erzählt. Das war in einem Alter, wo ich mir mehr die Bilder angeguckt habe, als da irgendwie irgendwelche Facts über die Autoren mir anzulesen. Also Uderzo war Asterix und Morris war Lucky Luke dann noch, ne? Ja. Stimmt. Ja, okay. Lies doch mal vor, wie Freddie Mercury. Muss ich das jetzt singen? Ich habe Freddie Mercury, glaube ich, noch nie sprechen hören. Tja, dann mach dir Gedanken. Ich halte mir jetzt den Finger unter die Nase, dann habe ich auch einen Schnurrbart. Dann sprich aber nicht wie der andere mit Schnurrbart. Nicht. Nein, nicht wie der. Der hat ja so einen breiten, so einen längeren Schnurrbart. Ja. So. Wie heißt der ärgste Widersacher von Flash Gordon? Ming, Dr. Hans Zarkov oder Metallo? Ich weiß es. Ich sage, das ist Ming. Richtig. Ming ist richtig, ja. Hätte ich nicht gewusst, hätte ich keine Ahnung. Freddie Mercury, Moment, ach deswegen, ich sehe jetzt erst, weshalb du gesagt hast, warum ich das wie Freddie Mercury vorlesen Flash. Sollte. See every one of us. Ja, ja. Okay, Nerd, lies mal vor, wie die Stimme aus der The Brick-Verfilmung von 1991. Also von dem Brick natürlich. Das ist jetzt natürlich schwierig. Da hätte ich auch die Giraffe vorlesen können, ne? Du hast die, das war jetzt aber du gemein. Hast hier die Stimmung verzerrt und den Drill angezogen. Ja, dann, ich kann gern so vorlesen, aber dann versteht ihr die Frage leider nicht und die Hörer auch nicht. Weil, wie wir ja vorhin gesagt haben, The Brick hat selber ja gar nicht gesprochen. Na, du musst jetzt irgendwie. Deswegen hat Nerd da jetzt einen Spaß gemacht. Ich kann oder Rollgeräusche machen. Welchen Spitznamen trägt Superman? Der Mann aus Stahl, der Mann aus Pappe oder der Mann aus Gold? Pappe. Ich glaube, ich hätte bisher nur einen Punkt. Leider falsch. Wie? Was nicht? Pappe? Ich hab wirklich der Mann aus Pappe geklickt jetzt. Pappe. So, jetzt, der Mann aus Stahl. Jetzt bin ich weil er unverwundbar war. Wie soll ich es vorlesen? Dann lies doch mal die Frage so, als wärst du jetzt, es ist ja Winter, man muss sich ja einstellen, wir sind ja in der Pottwichtel-Folge, als wärst du mit der Zunge am Laternenpfahl festgefroren. Watchmen. Jetzt hast du den Laternenfall aber ganz schön vollgesabbert. Ja, jetzt ist alles, mein ganzer Mund ist jetzt schon voll zugefroren. Also sag mal, wo hast du den Laternenfall gefunden, an dem du festfrieren konntest? Wir haben doch, was, 12 Grad oder so? Ich bin Meister des Schauspiels. Ich habe mal Meister im Laternenfall lecken. 3 Wochen lang an einem Theaterworkshop teilgenommen. Seitdem könnte ich jetzt auch in Hollywood mitmachen. Also, möglich wären aus meiner Sicht 1 und 3. Art Spiegelman-Ding für den Comic Maus. Das ist wirklich ein sehr geiler Comic, der die Geschichte des Holocaust mit Katzen und Mäusen darstellt. Und auch wenn das jetzt erstmal niedlich und lustig klingt, ist das eine sehr eindrucksvolle Umsetzung. Und Watchmen kennt ihr sicher auch, also wenigstens über die Verfilmung. Ist auch eine sehr, sehr eine sehr politische, ja, sehr vielschichtige Geschichte. Also hier Donald und ich habe jetzt ich mal, also Watchmen. Also ich habe Art Spiegelman mit Maus getippt. Ja, also es ist der Pulitzerpreis, ne? Das ist ja schon ein dickes Ding. Ich glaube, Watchmen gilt immer noch so als Superhelden-Comic. Also das wird, glaube ich, nicht als mit dem Pulitzerpreis bedacht, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay, es war also Maus. Ja, es war Art Spiegelman. Ja. Die Juden waren die Mäuse, die Deutschen waren die Katzen und die Amis waren die Hunde. Frage 8. Nerd, du bist dran. Ach so. Ja, wie soll ich es vorlesen? Als ob du einen Korken im Mund hast. Okay. Geht auch ein Kronkorken? Ja, dann kannst du es realistisch machen, ja. Okay, bis mir gleich die Zunge blutet. Nee, mach mal zwischen die Zähne oder irgendwie so irgendwo. Welche? Nicht hochkant, aber. Okay. Welche besondere ihre verliebt hexanische Farbe aus Crystal City 1937 den spinatessenden Seemann Pochai? Sie benannten eine Spinatmarke nach dem bärenstarken Seemann, die ihre Hauptstraße Popeye Avenue. Sie errichteten ihm eine Statue. So. Das ist die beste Stimme der Welt. Kannst du nochmal Popeye Avenue sagen? Kannst du später diese Podcasts auch immer mit einem Kronkorken zwischen den Zähnen machen? Das ist bitte. Wirklich sehr schön. Ich weiß nicht, was mein Zahnarzt davon hält. Berühmt, aber eventuell mehrere Zahnlücken mittlerweile. Ist ja ein Audio-Podcast, sieht ja keiner. Podcast ohne Zähne, wäre vielleicht auch mal was. Eine gute Podcast-Idee. Plopcasten. Plopcast. Ich habe keine Ahnung, wie die Antwort ist. Vielleicht das zweite? Ich tippe mal auf 1. Wir können ja alle mal auf 1 tippen und dann gucken, wer gewonnen hat. Ich glaube, ja gut, dann nehme ich 3. Kann alles sein, glaube ich. 2 auch nicht. 3 war's! In Popeye, der durch den Verzehr von Spinat Superkräfte erhält, sahen sie den Hauptgrund für eine wachsende Beliebtheit des grünen Gemüses. Ach so, ja. Okay, nächste Frage. Nerd liest vor wie Clint Eastwood. Welche Zeilen singt Lucky Luke am Ende eines jeden Abenteuers? Der spricht aber auch nicht akzentfrei Deutsch, ne? I'm a poor lonesome cowboy. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Oder? Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Schön. Ich tippe auf das A-Team, 3. Ich tippe auf Polka Panta. Ich wollte es gerade sagen. Gut, dann nehme ich Lucky Luke. 1. Wunderbar. 10. Frage, dann ist Nerd wieder dran, ne? Ja. Wie hättet ihr es denn gern? Sprich mal, als wärst du eine Katze. Als wärst du eine Katze. Okay. Wodurch wurde der junge Reporter Peter Parker zu Spider-Man? Das ist erstaunlich gut, ja. Er wurde von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen. Das Militär hat unerlaubte Experimente an ihm durchgeführt. Oder er hat die Kräfte von seinen Eltern geerbt. Du hättest zwischen Antwortmöglichkeit 2 und 3 noch versuchen können, Haarballen auszuwürgen. Auf jeden Fall steht dir immer noch eine Karriere beim Telefonsex zur Verfügung. Ja. Wenn alles andere nicht klappen sollte. Das hat mich auch ein bisschen angemacht gerade. Rufen Sie an. Also ich tippe auf Antwort 1. Ich würde auch sagen. In der Verfilmung kann ich mich nicht mehr konzentrieren, aber veränderte Spinne, ne? Aber scheinbar im Cartoon dann radioaktiv. Das war mal in der Zeit, als das aufkam, auch sehr populär, ne? Mit Radioaktivität und Mutation. Ja. Atomi ist unser Freund. Ja, Atomkraft ist ja auch natürlich ein Thema gewesen bei The Brick, ne? Aber das haben wir jetzt mal rausgelassen. Die Leute sollen ja beim Lesen auch noch ein bisschen was entdecken. Genau, stimmt. Dann ist Nerd wieder dran, ne? Dann lies doch mal, ob du dringend aufs Klo musst. Ach, ich? Ach, du bist Nerd. Ha? Warum? Ach so, ja. Ja, ich vergesse das manchmal. Ah, warum stoppt der E.O. Plauen, der Zeichner der berühmten Vater- und Sohn-Geschichten, 1937 plötzlich seine Comics-Serie? Er wollte die Serie auf dem Höhepunkt ihres Erfolges beenden. Er wollte verhindern, dass die in Deutschland herrschenden Nationalsozialisten die Serie für eigene Werbezwecke missbrauchen. Er hatte die Figuren von einem anderen Zeichner gestohlen, der ihn darauf verklagte. Oh, zu spät. Das ist natürlich schwierig. Ich habe keine Ahnung. Schwierig. Kenne ich auch nicht. Ich kenne die Serie. Diese Cartoons. Ja, ich kenne die auch. Die waren, glaube ich, auch in irgendeiner Fernsehzeitung mal eine Zeit lang, ne? Dann sag ich 1. Ich glaube, wir hatten die sogar im Schulunterricht. Ich sag mal 2. Ja, habt ihr recht. Richtig. Mhm. Okay. Nerd, du bist dran. Jo. Mach mal, als wärst du ein Roboter. Welcher Nerd ist jetzt dran? Jetzt bin ich rausgekommen. Ich? Ja, du bist. Du bist ein Nerd. Weißt du mal, wie das ist? Weißt du mal, wie das ist? Ich wusste noch, wie ich heiße, aber ich wusste nicht, dass ihr auch so heißt. Roboter, sagst du? Ja. Was bedeutet das Wort Panel in der Welt der Comics? Warum kriegt ihr jetzt auch so einen ostasiatischen Dialekt? Ja, du bist von Sony. Ja. Oder aus der das Sex Wort bezeichnet. Das Wort bezeichnet. Ein ganzseitiges Bild in einem Comicheft. Ein Einzelbild ist in einem Comic, wird auch Panel genannt. Panel ist ein abschätziges Wort für einen schlechten Comiczeichner. Das hat mich beeilt. Ich tippe mal auf 2. Das ist das Einzelbild. Ich sag auch 2. Ja. Ein Einzelbild in einem Comic. Ja, geil. Richtig. Panel heißt, was heißt Panel? Fach, Armaturenbrett oder Tafel? Ja, dann bin ich ja wieder dran. Ist für jeden nochmal eine Frage. Also, als hätten wir es abgeschätzt. Perfekt, ne? Wie soll ich es denn machen? Komisch, ne, dass 15 sich durch 3 teilen lässt. Das ist unfassbar. Wieder erstaunlich. Nerd und Nerd entdecken Mathematik. Dann lies mal so, als ob du von einem Roboter gejagt wirst. Welcher Charakter der Peanuts kommt nicht ohne seine Schmusedecke aus? Oh, Backe. Woodstock? Linus van Pelt? Oder Schröder? Exterminate. Linus, sag ich. Oder Linus. War doch, oder? Ja. Linus und seine Schmuse, genau, ja. Ja. Ja. Linus. Ja, Schröder war der mit dem Klavier, ne? Und Woodstock war der Vogel. Ich glaube, ich bin wieder dran, ne? Was soll ich machen? Lies mal vor, indem du deinen Kopf schüttelst, so. Okay. Oh, jetzt fällt mir der Kopfhörer vom Kopf. Das ist mir auch gerade aufgefallen. ich nehme den einfach mal ab, dann höre ich euch nicht, aber ist egal. Besser vielleicht. Das Wort Crossover mit... ich kann gar nicht lesen. Moment. Das Wort Crossover bezeichnet was in einem Comic? Die Fortführung einer Geschichte im nächsten Heft? Der Gastauftritt eines Helden in der Comic-Serie einer anderen Figur? Der Tod eines Hauptcharakters im Comic? So, wie war ich? Grandios. Das lohnt sich. Vielleicht solltest du nochmal überdenken, dass du nicht deinen nächsten Podcast auch so liest. Ja. Ich sag Nummer zwei. Zumindest passagenweise. Der Gastauftritt ist ein Crossover. Korrekt. Gerät. Mhm. Letzte Frage. Ja. Oh, das war lang. Und einfach. Dann lies doch mal vor wie Donald Duck. Ich kann nur das Geräusch, ich kann nicht so lesen wie er. Ist doch egal, ja, ist doch egal. Tick, Trick und Track. Das wird zu nichts. Spricht der auch so, wie er klingt? Aber wer sagt denn, dass wir das verstehen müssen? Ist doch egal. Scheißegal, hau raus, die. Aber Donald Duck kann man doch eigentlich verstehen, oder? Das ist auch egal. Aber nur mit sehr, sehr viel Mühe. Jetzt. So, liebe Hörer, die Frage dürft ihr beantworten. Ich hab... Genau, gibt 5.000 Euro für die richtige Antwort nach der Werbung. Zum Glück sind wir nicht live. Habt ihr was verstanden? Also wir können es ja lesen. Kannst du das zweite nochmal vorlesen? Das habe ich nicht verstanden. Ah, okay, jetzt ist klar. Ja. Also ich würde tippen auf 2, weil das wirklich naheliegend ist, aber wahrscheinlich falsch. Also es ging, wollen wir noch kurz sagen, es ging darum, dass in Deutschland Tick, Trick und Track heißen, die Neffen von Donald Duck, und im amerikanischen Original Huey, Dewey und Louie, aber auch andere Länder haben eigene Namen. Welches Trio haben wir frei erfunden? Ach so. Jetzt habe ich die Frage auch das erste Mal verstanden. Knatte, Fnatte und Tjatte klingt sehr skandinavisch. Plötzlich schwedisch. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Raya, Gaia und Vilaya klingt auch osteuropäisch. Nee, ist aber, ja, ist sehr wichtig. Ja, aber Gaia ist doch... Ich hab schon. Gaia ist doch dieses gibt's doch irgendwie, ne? Ich sag Tipptopp und Takt. Ich sag Raya, Gaia und Fly. Gut. Ha! Oh. Wie viele Punkte habt ihr? Achso, zum Ergebnis, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Raya, Gaia und Vlaya ist serbisch. Knette, Fnatte und Tjatte ist schwedisch. Mhm. Tipptopp und Takt ist Quatsch. Ziemlich gut. 11 von 15. Ich hab 12. Hey. Ich hab 12 von 15. Scheiße. Guck, Nerd und ich waren besser als wie du. Ich mach nicht mehr mit. Tja, Nerd. Okay, aber wir sind ja auch durch, ne? Aber wenigstens hat ein Nerd gewonnen. Gut, dann danke ich dir, Nerd. Und dir, Nerd, wie gesagt, neben der Hauptchallenge rauszufinden, wer ich bin, obwohl ich ja schon super berühmt bin, könnt ihr noch die beiden viel berühmteren Podcaster auch erraten. Und das alles gehört dann eben zur Pottwichtel-Aktion. Das könnt ihr raussuchen unter pottunion.com/pottwichteln. Da habt ihr das. Findet ihr auch in den Shownotes, denke ich. Die ich dann gleich noch schreibe. Die müssen wir auch noch machen. Nö, wir nicht. Nerd muss das machen. Ich schreibe es gleich rein. Ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hatte einen amüsanten Abend und ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen und euch, ihr Nerds. Ja, da eben. Draußen. Vor allen Dingen auch den Nerds. und dann herzliche Grüße, viel Spaß beim Hören oder nochmal hören. Und wir haben es ja schon gehört. Schon total durch. Warte mal, es erscheint auch Heiligabend, ne? Ja. Es erscheint Heiligabend. Dann würde ich sagen, wir wünschen auch nochmal fröhliche Chanukka. Ja. Ja. Und fröhliches Polki Pepetekel. Das verrate ich jetzt nicht, was dahinter steht. Genau. Das klingt schmutzig. Ich will mir nicht auch ein schmutziges Wort ausdenken. Gut, dann Macht's gut. Ich wünsche einfach einen fleißigen Weihnachtsmann. Ciao. Tschüsschen. Tschüss.